manchen Tagen ist der Himmel schwer wie Blei. All die Fragen irren durch dein inneres Labyrinth. Du hörst sie sagen, das klappt nie, hör gar nicht hin. Dieses Leben hat so viel zu geben und nur du gibst ihm den Sinn. Leb deine Träume, lang gehört dir die Welt. Du warst ganz alleine, was dir gehört. Du musst kein Sieger sein, mach dich nie wieder klein. Leb deine Träume. Willst du fliegen, dann stell dich gegen den Wind. Du kannst die Schatten besiegen, weil die Sterne dir viel näher sind. Und am Ende der Mauer geht es weiter, wenn du springst. Jeder Tag, jede Stunde kann dir so viel geben und nur du gibst ihr den Sinn. Leb deine Träume.